Fürchte dich nicht, was auch geschieht, Gott sorgt für dich, sein Kind. Sein liebend Auge auf dich sieht, Gott sorgt für dich, sein Kind. Gott sorgt für dich, sein Kind, freundlich und treu, jeden Tag neu. Sorgt er für dich, sein Kind, sorgt er für dich, sein Kind. Wenn dir im Leid der Mut entsinkt, Gott sorgt für dich, sein Kind. Wenn dich Gefahr und Not umringt, Gott sorgt für dich, sein Kind. Gott sorgt für dich, sein Kind, freundlich und treu, jeden Tag neu. Sorgt er für dich, sein Kind, sorgt er für dich, sein Kind. Was du bedarfst, das gibt er dir, Gott sorgt für dich, sein Kind. Komm nur im Glauben für, Gott sorgt für dich, sein Kind. Gott sorgt für dich, sein Kind, freundlich und treu, jeden Tag neu. Sorgt er für dich, sein Kind, sorgt er für dich, sein Kind. Ob auch die Prüfung lange währt, Gott sorgt für dich, sein Kind. Bald nimmt er dir, was dich beschwert, Gott sorgt für dich, sein Kind. Gott sorgt für dich, sein Kind, freundlich und treu, jeden Tag neu. Sorgt er für dich, sein Kind, sorgt er für dich, sein Kind.